Well, it's great to be here. Thank you all for coming tonight. Großartig hier zu sein. Danke, dass ihr alle gekommen seid. And we had a really great time this morning. Wir hatten eine großartige Zeit auch heute Morgen. And we're looking forward to a great time this evening. Und freuen uns auch auf heute Abend. And we can open up in a word of prayer. Wir möchten mit einem Gebet beginnen. Lord, we thank you for this evening. Herr, wir danken dir für diesen Abend. Lord, we thank you again for this opportunity. Wir danken dir, Herr, für diese Gelegenheit, where we can come before you, wo wir vor dich kommen können, with great expectation, mit großen Erwartungen, that you are going to say something specifically made for us, dass du etwas ganz Spezielles für uns sagen wirst heute Abend. Something that you have been waiting for eternity to say. Etwas, worauf du schon eine Ewigkeit wartest, es uns zu sagen. And you want us to know. Und du möchtest, dass wir das erkennen. Not only just to know, but to experience. Nicht nur erkennen und wissen, sondern auch erfahren. And to use. Und dass es auch anwenden. That it would be our lives. Dass es uns Teil unseres Lebens wird. Tonight, Lord, we ask you to quicken us. Heute, wir bitten dich, Herr, dass du uns erfrischt. Stir us up. Dass du uns aufrüttelst. Change us. Uns veränderst. Touch us. Und berührst. Do whatever is necessary. Mach, was immer notwendig ist. That we could enjoy all that you have prepared for us. Dass wir all das genießen können, was du für uns vorbereitet hast. In this time you have given us. Und diese Zeit, die du uns geschenkt hast. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Well, for those who don't know who I am, für die, die nicht wissen, wer ich bin, that's good for you. Das ist gut für euch. I'm Brian Williams. Ich bin Brian Williams. And my wife is right in the front row, honey. Thank you. Frau ist in der ersten Reihe. I couldn't find her this morning, so. Ich konnte sie heute Morgen nicht finden. Honey, would you stand up? This is my wife, Pearl. You know, in Finland, it's really easy to find my wife. Also in Finnland ist es sehr leicht, meine Frau zu finden. Everybody's light blonde haired. Alle sind blond. And it's like, oh, there's my wife. She's dark haired and einfach, fair. Da ist meine Frau, sie ist eben dunkelhaarig. But I come here and I'm like, I'm afraid to touch anybody. Oh, you're not my wife. Aber wenn ich hierher komme, habe ich Angst, jemanden anzugreifen. Oh, du bist gar nicht meine Frau. Everybody has dark hair. It's like, jeder hey, hat hey, oh, yeah, I was just coming. Excuse me. Yeah. So, I just have to ask people, have you seen my wife? She is Asian, she's Korean. Well, sie ist aus Asien, sie ist Koreanerin. There's so many. Aber es gibt so viele hier. And so many dark-haired people. Und so viel dunkelhaarige. Really? So, I'm going to dye my hair pink. Also ich werde meine Haare rosa färben. And then my wife will find me. Und dann wird meine Frau mich finden können. And we're going to do that. We'll wear little hats, little lights, so you know. Hüte werden wir aufhaben mit so einem Licht oben drauf. Isn't that amazing? Now, I know you're going to do this later, so don't take my idea, okay? We took it first, okay? But it's an exciting crowd here tonight. This morning crowd and the evening crowd are just a little bit different. Also die Zuhörerschaft am Morgen und am Abend sind sehr verschieden. Because one comes in the morning and one comes in the evening. Die einen kommen am Vormittag und die anderen kommen immer am Nachmittag. And that's why they're different. I know this might be getting deep for some of you, so just, you know. Also ich weiß, es wird schon sehr tief gehen für manche von euch. Oh, I'm just having a lot of fun here. Also, by the way, Spaß hier. Just I wanted to tell Otmar we and everybody here that we have met 99.9% nice people here in Vienna. Also wir haben bis jetzt 99.9% nette Leute kennengelernt in Wien. Since we've been here 7 months, I've left the house one time. Also wir sind jetzt 7 Monate hier und ich habe einmal das Haus verlassen. No, we've met so many nice people. So viele nette Menschen. We're out walking in the streets, also, whatever, in the shops and. Wir sind eben draußen auf den Einkaufsstraßen in den Geschäften. And people are very kind. Und Leute sind einfach so freundlich. Just, when we first came here, if you remember, we were warned. Also, wie wir zuerst hier ankamen, wurden wir gewarnt. Whatever you do, don't make mistakes. Also, was immer du machst, mach bloß keinen Fehler. So, we haven't done any of those. Also, wir haben bis jetzt keine Fehler gemacht. But we've had a great time, really. Eine großartige Zeit. And a lot of fun. Und viel Spaß gehabt. Okay, if you have your Bibles, wenn ihr eure Bibeln mit habt, I would like you to open up to Psalm 139. Möchte ich euch bitten, zu Psalm 139 zu blättern. And we're looking at verse 14. Und dann in Vers 14. It says this, I will give thanks to you, for I am fearfully and wonderfully made. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wonderful are, wunderbar sind, wonderful are your works. Wunderbar sind deine Werke. And my soul knows it very well. Und meine Seele erkennt es sehr wohl. You know, the Hebrews, when you look at the word soul, also wenn man im Hebräischen das Wort Seele nachschlägt, they were not saying just something inside knows this. Die haben nicht gemeint, irgendetwas in mir drin erkennt es, but my total being, sondern mein gesamtes Sein, all of me, mein ganzes Wesen, every part of me, jeder Teil von mir, what you see, Was du siehst, what I have, was ich habe, I know it very well. Ich weiß es sehr genau. That a God, ein Gott, has created me. Dass ein Gott mich geschaffen hat. And this is God has created me unique. Und dass Gott mich auf einzigartige Weise gemacht hat. Not like else. Nicht wie jemand anderen. God has created me with amazing gifts. Gott hat mich mit unglaublichen Gaben geschaffen, Talenten, a brain, einem Gehirn. God has designed my skin color. Gott hat meinen Turn, die Farbe meiner Haut geschaffen. My hair. Meine Haare. For now. Die ich augenblicklich habe. Because maybe later he'll design it to be removable. Vielleicht hat er hat sie so geschaffen, dass sie nachher abnehmbar sind. And, if your hair gets gray, und wenn eure Haare grau werden and disappears, und weggeht, just remember, it's like snow, they just shovel it off. Dann denkt dran, es ist wie Schnee, man schaufelt es einfach weg. Yeah, that's, don't worry about it. Macht euch keine Sorgen. God has created each one of us here. Gott hat jeden von uns hier geschaffen. So I want to say this. Und ich möchte Folgendes sagen. No one can live your life. Keiner kann dein Leben leben. God has created you that only you can live and enjoy your life. Gott hat dich geschaffen, dass nur du dein Leben und genießen kannst. Often we want to live another life. Oft möchten wir das Leben eines anderen führen. We look at other people. Wir sehen andere an. And we would like to be them. Und wir wären gern wie sie. Because sometimes we just don't like being us. Denn manchmal mögen wir nicht, wie wir sind. We love watching action hero movie things, you know. Wir lieben so Action Heroes, so Filme. And we go around talking like Arnold Schwarzenegger. Und wir gehen herum und reden so wie Arnold Schwarzenegger. Oh yeah, come with me if you want to live. I go to Arnold, I say, Arnold, no, you come with me if you want to live forever. Ever. We'll go to the Himmel. Arnold. Yeah. Arnold says, God created me to be big and huge and massive. Also Arnold sagt, Gott hat mich sehr stark und riesig geschaffen. But God did not give me a neck. Aber Gott hat mir keinen Hals geschenkt. So I have to turn like this every time, like jetzt muss that. Ich mich immer so umdrehen. You know. Yeah, Arnold, you are fearfully and wonderfully made. Ja, Arnold, du bist wunderbar geschaffen. So, can't wait to make another movie, Terminator 75. Ich kann nicht drauf, kann es kaum erwarten, Terminator 75. And then that's when Arnold's walking with a little king. Und dann kommt Arnold daher mit einem Krückstock. Come with me if you want to eat potato mush. No, that's not why we were created. Nein, deswegen wurden wir nicht geschaffen. God has an amazing plan for each individual. Gott hat einen erstaunlichen Plan für jeden Einzelnen. And when I say no one can live for you, und wenn ich sage, dass keiner dein Leben führen kann, no one can go to school for you, dass keiner für dich in die Schule gehen kann, how many people do you send out to the restaurant when you're hungry and say, hey, could you eat for me? Wie viele Leute schickt ihr ins Restaurant und sagt, hey, könntest du mal schnell für mich essen gehen? What would I have if I could go there? Was würde ich bestellen, wenn ich dorthin gehen könnte? Boy, I hope enjoy the pizza, because that's exactly what I want to eat. Genieß die Pizza, weil das wäre genau das, was ich möchte. No. God created you specifically. Nein, Gott hat dich ganz spezifisch geschaffen. To enjoy what he has given you. Damit du genießen kannst, was er dir gegeben hat. You know, we have a work going on in Budapest with my wife and I. Wir haben da ein Werk in Budapest, meine Frau und ich. One gentleman, Victor, who is here, who comes to our workshop. Und ein Mann, Victor, er ist hier in Wien, er kommt zu unserem and Workshop. And we have about 70 people who come. Also wir haben ungefähr 70 Leute, die kommen. If you add them up over 3 years, it's about 70. Also wenn man sie über 3 Jahre zusammenzählt, sind es ungefähr 70. No, I'm just joking. We have about 70 people who come. Also 70 Leute sind da. And we talk about, you know, the gifts that God has given. Und wir sprechen über die Gaben, die Gott gegeben hat. And we have a mission statement for Budapest. Und wir haben so eine Missionsaussage für Budapest. It's this, that Christ wants to give us the most fulfilling and significant life. Dass Christus uns das signifikanteste und erfüllteste Leben schenken möchte. He wants to show us our value. Er möchte uns unseren Wert zeigen. And for us to be good stewards of all that he has given us with our gifts and opportunities. Und dass wir gute Haushalter sind von all den Dingen, die er uns gegeben hat, mit unseren Gaben und unseren Möglichkeiten. And God has given us all of these things as a gift. Gott hat uns all das als Geschenk gegeben. Our gift back to God is that we use them. Und unser Geschenk zurück an Gott ist Folgendes, dass wir diese Sachen nützen. You know what it means to worship God? Wisst ihr, was es bedeutet, Gott anzubeten? Is that we take this. Dass wir das annehmen. The mind and the wisdom and the strength. Also das, die Gedanken und die Stärke, in die Mark Weisheit. 12:30. In Markus 12, Vers 30. It says to love the Lord thy God. Steht, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben. with all thy heart, mit deinem ganzen Herzen, with all thy soul, mit deiner ganzen Seele, with all thy mind, mit deinem ganzen Verstand, and all thy strength, und mit deiner ganzen Kraft. God made us. Gott hat uns geschaffen. And this life, und dieses Leben, this, like God loves all of me. Also Gott liebt mich gänzlich. If he didn't love all of me, why did he then create this skin I have here? Also wenn Gott mich nicht total lieben würde, wieso hat er die Haut geschaffen, meine Haut? You know, when we use these amazing things that God has given, wenn wir diese wunderbaren Dinge verwenden, die Gott uns geschenkt it hat, blesses God. Dann segnet das Gott. In my office, in meinem Dienst, in my home, in meinem Büro, in meinem Heim, in my marriage, in meiner Ehe, in my friendships, in meinen Freundschaften. I use the mouth that God has given. Ich verwende den Mund, den Gott mir gegeben hat. Ich verwende das Gehirn. This is not horrible. Das ist nicht furchtbar. Okay, I sometimes have to put makeup on, but that's okay. Okay, manchmal muss ich mich vielleicht schminken, aber das ist okay so. You know, it's amazing. God. Now, let me ask you a question. Did God create women, or did God create women to wear makeup? Also hat, ich möchte eine Frage stellen, hat Gott Frauen geschaffen oder hat Gott Frauen geschaffen, die sich schminken müssen? Or let me ask you this, did God create makeup and then create women so that they could be wearing it? Also hat Gott zuerst die Schminke geschaffen und dann die Frauen, damit sie es verwenden können? Did God create the office and then create me that I have to go in the office? Hat Gott zuerst das Büro geschaffen und dann mich, damit ich ins Büro gehen kann? Like, why was I created? Wozu wurde ich geschaffen? God created me. Gott hat mich geschaffen. Number one, because he loves me. Erstens, weil er mich liebt. And number two, that office was created so that I could go and reflect God's creation. Und zweitens hat Gott das Büro geschaffen, dass ich dorthin gehen kann, um Gottes Schöpfung zu sehen. Marriage reflects God's love. Die Ehe widerspiegelt Gottes Liebe. Isn't it great? Like, we all have brains, right? Ist nicht wunderbar? Wir haben alle ein Hirn. Anybody missing one? Geht irgendjemandem eins ab? Okay, I'll sell you mine. I never use it anyway, so. Also, ich verkaufe dir meins, ich verwende es eh nicht. It's half price. Halber Preis. I know, it's hard to follow here. But you know what? We glorify God. Wir verherrlichen Gott. My wife and I are doing things we've never done here. Meine Frau und ich, wir tun Dinge, die wir vorher noch nie gemacht haben. We're doing a business. Wir machen ein Geschäft. It's a cross-cultural business. Es geht um überkulturelles Geschäft. Uber-Kultur, whatever that is. Uber. Uber. Interkulturelles. Uber, Inter-Uber. Geschäft. And we are, we're just, it's something brand new that we never thought we could do before. Das ist etwas ganz Neues. Wir hätten uns nie gedacht, dass wir so etwas tun könnten. You know, Pastor Brent's doing a class every Tuesday. Pastor Brent hält eine Klasse jeden Dienstag. And just this recent class, they talked about that people have over 500, is it over 500 gifts and talents that they haven't even discovered about themselves? Und letzten Dienstag haben wir eben gehört, dass Menschen 500 Gaben und Talente haben, die sie noch nie für sich selbst entdeckt haben. Isn't that amazing? This is what you have. Das ist das, was ihr besitzt. I was thinking of this. Has anyone ever heard of Ben Carson? Hat jemand von Ben Carson gehört? Neurosurgeon. Of course, those who came in the morning heard already, so, you know. Also die in der Früh kamen, die kennen schon. Well, in that case, I'm not telling you. So, no, Ben Carson, amazing story about Ben Carson. Ben Carson, eine unglaubliche Geschichte. His mother only went to third grade, and that was the farthest she went with the education. Seine Mutter kam nur bis zur dritten Klasse in der Schule, weiter kam sie nicht. He grew up in, I guess it was, Detroit. Er wuchs in Detroit auf. He grew up basically without a father. Er wuchs im Großen und Ganzen ohne Vater auf. He was very angry as a consequence of it. Er war sehr zornig als Konsequenz dessen. In his school in fifth grade, everybody called him stupid. Und in seiner Schule in der fünften Klasse haben ihm alle Dummkopf genannt. He couldn't do anything. Er konnte nichts tun. They were Christians. Sie waren Christen. The mother decided to take away the TV. Die Mutter entschied, den Fernseher zu entfernen. And said, I want you to read two books every week and write a report about them. Und sie hat gesagt, ich möchte, dass du jede Woche zwei Bücher liest und eine Zusammenfassung schreibst. And he began to understand that he is intelligent. Und begann zu verstehen, dass eigentlich intelligent war. And he graduated very high in his school. Und hat sehr gut abgeschlossen mit seiner Schule. He went to Harvard. ging nach Harvard. And then he went to another university. Und dann zu noch einer Universität. And he became a neurosurgeon. Und bekam eben einen Nervenchirurg, Neurochirurg. And at the age of 32, he was the head of the pediatric Neurosurgery Department of Johns Hopkins. Und mit 32 Jahren war er eben der Chefchirurg der Neurochirurgie in Johns Hopkins. You know, there's so many philosophies today. Es gibt so viele Philosophien heute, that tell us why we're here. Die uns erklären wollen, warum wir hier sind. You are just an economic being. Du bist nur ein ökonomisches Wesen. You are a machine. Eine Maschine. You're an accident. Du bist ein Unfall. Of billions of accidents that just happen to happen, and here you are today, also, sitting in a chair. Milliarden Unfälle passieren und du bist so einer und du sitzt halt heute hier auf einem Sessel. You know what? That if we would submit to that philosophy, we would never really know why we're here. Aber wenn wir uns dieser Philosophie unterordnen würden, würden wir nie erkennen, warum wir wirklich hier sind. But when we come before a living God, aber wenn wir vor einen lebendigen Gott treten, it says in Jeremiah, and I want to read this verse. Und es steht in Jeremia, ich möchte den Vers lesen. Jeremiah 29, verse 11. 29, 11. God says, sagt Gott, I know why I have made you. Ich weiß, warum ich dich geschaffen habe. Just think about that. Denkt nur mal drüber nach. In some of the versions it says, I know my thoughts towards you. In manchen Versionen steht, ich kenne meine Gedanken über dich. But the Hebrew says, I know my plans for you. Aber im Hebräischen steht, ich kenne meine Pläne für dich. I know my plans for you. Meine Pläne für dich. You know, we don't have to listen to what people's plans are for us. Wir müssen nicht dazu hören, was die Pläne von Menschen sind für uns. In Jeremiah 29:11 he says, I know my plans that I have for you, declares the Lord. Denn ich kenne meine Pläne für euch, die ich habe. Plans for welfare and not for calamity. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil. To give you a future and a hope. Um euch eine Zukunft und Hoffnung zu gewähren. You know what one of the greatest challenges is for us? Wisst ihr, was eine der größten Herausforderungen für uns ist? It is to trust God for why He made us. Es ist Gott zu vertrauen, wozu er uns geschaffen hat. It's one of the greatest challenges. Das ist eine der größten Herausforderungen. Why have you made me? Warum hast du mich Why geschaffen? Am I here? Warum bin ich Why hier? Have you given me these desires? Warum hast du mir diese Wünsche Why gegeben? Have you given me this ability? Warum hast du mir diese Fähigkeit geschenkt? What do you want to do? Was willst du von Where mir? Do you want to place me? Wo willst du mich hinstellen? And God says, I have my plans for you, and they are far greater than even your plans. Gott sagt, ich habe meine Pläne für dich und sie sind viel größer und weitreichend als deine Pläne für dich sind. Don't you like the whys? The why questions. Mögt ihr nicht diese Warum-Fragen? We always ask God why. Wir fragen Gott immer, warum. But God says, I know why I have planned this. Aber Gott sagt, ich weiß, warum ich das so geplant habe. How about when you have a Red Sea experience? Wie ist es, wenn ihr so eine rote Meer-Erfahrung habt? You know what I'm talking about, a Red Sea experience? Kennt ihr das überhaupt, eine rote Meer-Erfahrung, Exodus 15, Seite 15? Things are tough. Die Dinge sind anstrengend. I have a whole country that hates me. Ich habe ein ganzes Land, das mich hasst. I'm losing my home. Ich verliere gerade meine Heimat. I just had 10 plagues happen to a nation next to me. Ich hatte gerade 10 Plagen, die Leuten neben meinen Nachbarn passiert and, ist. And God says, now go. Und Gott sagt, zieh aus. Oh, but go this way. Aber geht in diese Richtung hier. Okay. Okay. Mm-hmm. Oh, this is fantastic. Mm-hmm. Das läuft ja wunderbar. Mm-hmm. So. Hey, God. Hey Gott. We ran out of land. Das Land ist hier zu Ende. Got a problem here. Wir haben hier ein Problem. Mm. Are you lost? Hast du dich jetzt Maybe verlaufen? God needs one of those, what do they call those satellite guided systems to just kind of tell us where we should be going. Vielleicht braucht Gott so ein Satellitennavigationssystem, um uns zu sagen, wo wir hin müssen. GBS? So ein GPS. GBS, I was going to say CBS, GBM, ABC and Hodido. I'm so technical. Just put a little. You ever notice those little hats that the people wear? Those what so the people in the Hebrews wear? Kennt ihr diese kleinen Kippas? I think they're actually satellite discs. Das sind eigentlich so kleine Satellitenschüsseln. I'm not sure, but anyway. Ich bin mir zwar nicht sicher, aber. So they come to the Red Sea. Also sie kommen da zum Roten Meer. And what the first thing you're going to say is, why did you bring me this Und way? Eine der ersten Fragen ist die, warum hast du uns hierher geführt? Why did you put me in a boat and send me into a storm? Warum hast du mich in ein Boot gesetzt und in den Sturm geschickt? Why now? Wieso jetzt? Why this sickness? Wieso diese Krankheit? I don't see too many people asking God, why did you make me a millionaire? Ich treffe selten Leute, die sagen, warum Gott hast du mich zum Millionär gemacht? Not too many people struggling there. Nicht so viele Menschen haben damit ein Problem. But we ask this question why. Aber wir fragen diese Warum-Fragen. But you know, it's amazing. Aber es ist erstaunlich. When we ask these questions why. Wenn wir diese Warum-Fragen stellen. And then when God shows up. und Gott dann in Erscheinung tritt, I want to show you something about what I can do with your life. Dann sagt er, ich möchte dir etwas zeigen, was ich mit deinem Leben tun kann. And it is incredible. Und es ist unglaublich. Why this sickness? Why this thing? Warum diese Krankheit? Warum diese eine Sache? And warum, God warum? Says, und Gott sagt, you know, when he says that I have this expected end. Also ich habe dieses Ende dessen ihr wartet. I have this Gott. Hope for you. Ich habe diese Hoffnung, die ihr habt. It's kind of like I hope you ask me why. Ich warte direkt darauf, dass ihr mich fragt, warum. I hope to show you why. Ich hoffe darauf, euch zeigen zu können, warum. I hope to reveal to you why I have brought you to this place and what I'm going to do and how your life is going to be used far beyond what you can even imagine or think. Ich hoffe, dass ich euch zeigen kann, warum ihr hier seid, warum ihr hier steht und warum ich euch weitertragen kann und was das Ende sein wird, das ihr habt. Mein Matthew, Plan für euch. In Matthew 4, in Matthäus 4, 8 through 10, 8 bis 10, Jesus is being tempted by the devil. Wird Jesus vom Teufel versucht? Can you imagine this? Könnt ihr euch das vorstellen? The devil is talking to God himself. Satan spricht zu Gott selbst. If you worship me, Jesus, wenn du mich anbetest, I will give you all these things. Dann gebe ich dir all diese Dinge. All the kingdoms of the world. Alle Königreiche dieser Welt. If you worship me. Wenn du mich anbetest. And Jesus said, und Jesus sagte, it is written, es steht geschrieben, you shall worship the Lord thy God and only him shalt thou serve. Du sollst den Herrn, deinen Gott, allein anbeten und ihm dienen. Often temptation is not, you know, to go do the horrible thing. Oft ist Versuchung nicht hinzugehen und etwas Furchtbares zu tun. It's usually to do something glorious. Es ist meistens etwas Herrliches zu tun. But it's far less than what God would have for you. Aber eben weit weniger als das, was Gott eigentlich bereithält für dich. You know, often we think God, you know, if I was in control of my life, wir denken uns oft, also wenn ich jetzt wirklich Kontrolle über mein Leben hätte, I would do so many other things. Dann würde ich so viele andere Dinge tun. But these are temptations many times. Aber das sind oft eben Versuchungen. But what God can do in your life and is far more glorious. Denn was Gott in deinem Leben tun kann, ist viel herrlicher. And that's what it says in Romans 11:33, that God's thoughts and ways are so far beyond us. Da steht eben auch in Römer 11:33, dass Gottes Gedanken viel höher sind als wir uns das vorstellen können. Things will begin to change when God shows up. Dinge werden sich verändern, wenn Gott in Erscheinung tritt. I'll just say for my wife and I. Ich möchte nur für mich und meine Frau sprechen. It has been a lot of fun. Es war viel sehr First off, we spaßig. Never thought we would be in Vienna. Zuerst haben wir uns nie vorstellen können, in Wien zu sein. We never thought it would be snowing. Wir haben uns nie gedacht, dass es schneien wird. All the time. Die ganze Zeit. Sorry about that. It's our fault. We brought something with us we forgot to mention. Also wir haben scheinbar etwas mitgebracht und wir haben das vergessen zu erwähnen. We never thought that we would be studying at Luther Rice University. Wir haben uns nie vorgestellt, dass wir at Luther Rice Neither studieren did würden. Pastor Brent. Pastor Brent auch nicht. It's actually we're going to be having our friend who is the international director of Luther Rice University visiting us. Also unser Freund, der die internationalen Studien bei Luther Rice leitet, der wird uns besuchen. Here in Vienna on April 15. Und zwar am 15. April kommt er. And he would like to meet anybody who would be interested in hearing about Luther Rice University. Und er würde gerne Leute kennenlernen, die mehr wissen wollen über Luther Rice. Dragan has also been enrolled, Pastor Rob. Dragan hat sich auch eingeschrieben, Pastor Rob auch. Pastor Dragan. Pastor Dragan. Don't you like all the names we have here in this church? Liebt ihr nicht die vielen Namen, die wir hier in der Gemeinde haben? I mean, really, if I go to America and call somebody a dragon, they'd hit me. Also wenn ich nach Amerika gehe und jemanden Dragan nenne, dann bekomme ich eine verpasst. Sorry, you know. But you know, I love him. By the way, he is a really. I'm just joking with him. Also ich Spaß jetzt nur, aber wir. He is a man of amazing discernment. Er ist ein Mann von großartiger Unterscheidungsgabe. And a real tender heart. Und hat ein sehr sanftes Herz. Really, we have enjoyed our friendship. Also wir haben unsere Freundschaft sehr genossen. He's coming and he will talk with people about Luther Rice University. And if anybody's interested in that type of. Also der kommt eben, wird über Luther Rice Universität sprechen und wenn jemand Interesse hat. You can see my wife. Könnt ihr meine Frau We're going to have a lunch with him. Wir werden ein Mittagessen mit ihm and haben. He's going to tell us about Luther Rice. Und wird uns eben über Luther Rice erzählen. But we've never thought. Aber wir hätten uns das eben nie gedacht. We've always had this concept. Wir hatten immer dieses Konzept. that some things that God made about us are sinful. Dass manche Dinge, die Gott in uns geschaffen hat, dass die sündig sind. Or not as spiritual. Oder eben nicht geistlich sind. But God created us as a human being. Aber Gott hat uns als Menschen geschaffen. Body and spirit here. Einen Körper und einen Geist. Together, this amazing person you are. Und zwar zusammen ergibt es eben diese wunderbare Person, die du bist. All of you. Du als Ganzes. It's amazing. Unfassbar. God puts you in your office, God puts you in your home, and God puts you where you are. Gott hat dich überall hingestellt, in dein Büro, in dein Heim, wo du bist. And like we say, why? Und wir stellen uns die Frage, warum? And God is hoping you would ask him why. Und Gott wartet schon darauf, dass du diese Warum-Frage stellst. Und er füllt dich mit vision. Weisheit. You each get a vision. Und jeder bekommt eine Vision. You each get a desire. Und einen Wunsch. You each get this amazing opportunity. Jeder bekommt unglaubliche Möglichkeiten geschenkt. You know what the Chinese say? Wisst ihr, was die Chinesen sagen? When someone gets saved, wenn jemand errettet wird, Jesus has more eyes. Sie sagen, jetzt hat Jesus mehr Augen. He has more hands. Er hat mehr Hände. He's got two more feet. Er hat zwei Füße mehr. And here you are. Und hier bist du. With who you are. Mit dem, wer du bist. And God has made you wonderfully, uniquely, und Gott incredibly. Hat dich wunderbar, einzigartig. Like I said, usually the only thing that holds us back is ourselves. Das Einzige, was uns eigentlich zurückhält, sind wir selbst. Or maybe what our friends think. Oder vielleicht, was unsere Freunde denken. But this is not what God thinks. Aber das ist nicht das, was Gott denkt. Just ask him. Fragt ihn einfach. Talk with him. Sprecht mit ihm. Our lives are amazing. It says again in Romans 6:13. In Römer 6:13. Let these instruments be given to God. Lasst diese Werkzeuge Gott gegeben werden. See what God will do with them. Und seht, was Gott mit ihnen machen wird. Okay, Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For this evening. Für diesen Abend. We thank you for each one here. Wir danken dir für jeden einzelnen hier. Maybe this evening you don't know. Vielleicht weißt du heute Abend nicht. You don't know God personally. Oder du kennst Gott nicht persönlich. And yet you are thirsting. Und doch dürstest du. And hungering. Und hungerst. For peace. Nach Frieden. For security. Nach Sicherheit. You want to know this God who has created you uniquely. Du möchtest diesen Gott kennenlernen, der dich einzigartig geschaffen hat. You want to have this peace in your heart about eternity. Du willst diesen Frieden bezüglich der Ewigkeit in deinem Herzen haben. If that is you this evening, wenn das du bist heute Abend, just pray this prayer in your heart. Dann bete einfach dieses Gebet in deinem Herzen. Jesus, I thank you. Ich danke dir, that you came. Dass du gekommen bist. And died for my sin. Und für meine Sünden gestorben bist. This wonderful plan that you had. Diesen wunderbaren Plan, den du hattest. To save mankind. Die Menschheit zu retten. To save me. Mich zu retten. I ask you. Ich bitte dich. To save me. Dass du mich rettest. Come into my heart. Komm in mein Herz. Fill me with your life. Füll mich mit deinem Leben. Cleanse me of my sin. Reinige mich von meiner Sünde. And give me eternal life. Und schenk mir ewiges Leben. And if you have prayed that prayer this evening, und wenn du dieses Gebet gesprochen hast heute Abend, God has heard you, dann hat Gott dich gehört. And God has a plan for you. Und Gott hat einen Plan für dich. And it is such an excellent plan. Und es ist so ein perfekter Plan. The Creator has given us der Schöpfer hat uns diesen all Plan. Of these things in our body and spirit. Hat uns all diese Dinge geschenkt in unserem Körper, in unserem Geist. And he wants us to discover und er möchte, dass wir die entdecken. What marvelous things dass wir entdecken, welche wunderbaren Dinge we can do with these things. Wir mit diesen Gaben our gift back vollbringen to God können. Unsere Gabe zurück an Gott is that we are learning to use these things. Ist, dass wir lernen, diese Gaben zu verwenden. And this evening we're praying, God, please, und heute Abend beten wir, Herr, use my hands to welcome people. Bitte verwende meine Hände, um Menschen willkommen zu heißen. To edify. Meinen Mund, um aufzubauen. My eyes to see needs. Meine Augen, um Nöte zu sehen. My ears to listen. Und meine Ohren, um zu hören. God, use my mind to think and be creative. Herr, nütze meine Gedanken, um kreativ zu sein. God, use this body. Herr, verwende diesen Körper. Lord, so that people will know. Damit die Menschen erkennen. What God has done. Was Gott getan hat. Use my time. Verwende meine Zeit. God, use the opportunities. Herr, nütze durch mich die Gelegenheiten. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. So thank you for that message, Pastor Brian. Danke für diese Botschaft, Pastor Brian. It made me think of what a big part of worship is about. Das hat mich ja darüber nachdenken lassen, was eben ein Großteil der Anbetung ist. Isn't that a great way to worship God? Is walking in how God made you. Ist es nicht eine großartige Möglichkeit, Gott zu verherrlichen, eben so zu leben, wie Gott dich geschaffen hat? And discovering what God has put inside you, the potential. Und zu entdecken, was Gott in dich hineingelegt hat, welches Potenzial da ist. I think this makes God jump for joy more than anything. Das lässt Gott vor Freude Luftsprünge machen, mehr als alles andere. So God doesn't make assembly line cookies. Cookies, you know, like at Dermont. Yeah. All the cookies look the same. I didn't understand the first part. Forget it.